example reading. Did you sample reading? 44.1 kilohertz. OCD recorder standby. Many files loading. Now, it is time for a new mix control. This is the SWT mix production. This is Chart Mix 8. Take me anywhere you want.

listen. Listen to the fat bass that will send the blood coursing to your veins. It'll show you you're alive, alive, alive. Listen to the fat bass. Thank you. Oh!

Detect sample rate. Detail sample rate. 44.1 kilohertz. All CD recorder standby. Many files. Loading. Now, it is time for a new mix control. This is the SWT mix production. This is Chart Mix 8. Typical Nelson. Come in, Zasha. Yeah. We're going to tell them. Lord. Some action now. Serious emergency. Someone come and rescue me. Help me make it through the night. All my wanting's got to stop. I need some love to fill me up. Come in close and hold me tight. Singing, ooh, a chemical reaction. Attraction, ooh, I gotta get some action now. Ooh, a chemical reaction. Ooh, a fatal attraction. Ooh, I gotta get some action now. Noch so viele Passagen offen für Feinde mit kleinen Namen auf Etagen. Die einst unerreichbar schienen, stehen wir jetzt die Gagen. Die sie nie gesehen, Baby, die sehen wir jetzt, so ist es. Seit Jahren schon im Business, so hart, dass du Schiss kriegst. Noch gestern gar nichts mit Chris und hab schon auf der Hitlist. Aber nicht shit, bist was Fitness im Mainstream. Wirst du Pottfigur genauso alt, like wie James Dean. Oh fuck yeah, ich weiß, dass ich's doch so gepackt hätte. Bin jeden Spack weg, sie benimmt, als ob er keinen Sack hätte. Und wenn dir noch einer sagt, das funktioniert nicht, weiß ich, der irrt sich. Das Supreme Dream Team suggeriert dir und verliert nicht. Sag mir, wen soll ich fürchten, wenn ich mich selbst? Sag mir, was soll ich tun, wenn du dich in meinen Weg stellst? Wie soll ich reagieren, wen schockieren? Wo wird's passieren, wer wird verlieren? Sag mir, wen soll ich fürchten, wenn ich mich selbst? Sag mir, was soll ich tun, wenn du dich in meinen Weg stellst? Wie soll ich reagieren, wen schockieren? Wo wird's passieren, wer wird verlieren? Keiner Klang fand oder tragen noch so vieles an zu einem Sandstrand. Die letzten Jahre waren hart und verdammt lang. Schon über drei einen voll kaputten Schrank dann. Kaum Geld in der Tasche, das Konto auf der Bank lang. Trotzdem bleib ich dran, weil ich weiß, was dieser Mann kann. Ich würde jeden versuchen, die Flamme zu stoppen. Abloppen, auch wenn sie hoffen, sie hätten lange getroffen. Haben sie vorbeigeschossen, werden weiterhin floppen. Mit so einer Scheiße könnt ihr keine Meise schocken. Das Ziel vor den Augen bereits für 2000 verursacht. Dieser Ziel wieder mal außen da draußen. Sie glauben, wir würden auf Grundeis laufen, werden wir uns an keinem korrupten Haufen verkaufen und werden von Jahr zu Jahr getrieben und bleiben. Ja, ja, ja, ja. Wer mich kennt, weiß, ich bin der Rapper, der die Feuer brennt. Von Jahr zu Jahr getrieben und bleiben. Ja, ja, ja, ja. Wer mich kennt, weiß, ich bin der Rapper, der die Feuer brennt. 1, 2, 3. Was so intensiv, doch nicht mehr als ein Traum, wir haben. Schlüssel bleibt doch bei mir. I'm getting high on your love, and I walk on clouds above. Beyond the Eiffel Tower, can feel the higher power. I'm getting high.

Lost and Alive. Lost and Alive is the pure funk. We'll be right back. Ich kreuze Zahlen an, ich weiß genau, welche Zahlen ich kenne. Am nächsten Tag sitze ich mit der Pause vor dem Fernsehapparat und gucke hin. Da kommt die Lottofee und sie sagt meine Zahlen, ich bin Millionär. Ich habe mich vertan, ich habe mich vertan, ich habe falsch hingeguckt. Naja, ist egal. Ich soll auf den Markt, soll etwas Leckeres einkaufen gehen für zu Hause. Die Frau hat mir einen Zettel geschrieben, doch ich habe ihn vergessen. Ich kaufe 200 Gramm Kartoffeln und 4 Doppelzentner Mailänder Salami. Als ich nach Hause komme, haut mich meine Frau mit der zusammengerollten Zeitung, damit ich nicht handscheu werde. Ich habe mich vertan, habe mich vertan. Ich gehe in ein Geschäft hinein, will mir eine schicke Jacke kaufen. Die Verkäuferin packt mir Schrimps ein in einer schönen kleinen runden Plastikdose. Damit gehe ich nach Hause, stell mich in den Flur, zieh die Schrimps einmal über. Ich schaue in den Spiegel, das sieht ja gar nicht aus. Ich war wohl im falschen Einkaufshaus. Ich habe mich vertan. Vertan. Ich habe mich total vertan. Ich habe gedacht, Entschuldigung, ich habe mich vertan. Ich habe mich vertan, ich habe einen Moment gedacht, ich wäre Georg Friedel Westermann. Ich wäre Liesel Westermann.